Budget, das umgerechnet fast 300 Milliarden Mark beträgt, muss die Sowjetunion Kredite in harter Währung aufnehmen, um die laufenden Lasten der Auslandsverschuldung zu tragen. Mit diesen Daten wollte Ministerpräsident Ryschkow deutlich machen, dass eine radikale Wirtschaftsreform nicht kurzfristig über eine weitere Erhöhung der Kreditaufnahme zu finanzieren ist. Einer der prominentesten Wirtschaftsreformer im Land, Gavril Popow, hatte zuvor die Regierung heftig angegriffen und ihr, so wörtlich, wirtschaftliches Analphabetentum vorgeworfen. Er forderte einen neuen Eigentumsbegriff und verlangte vom Staat, sich auf höchstens die Hälfte des bisherigen Staatsbesitzes zu begrenzen. In einer Bestandsaufnahme verteidigte Michail Gorbatschow vor dem Volkskongress den teilweise heftigen Verlauf der Tagung. Auf dem Kongress sei der Meinungspluralismus zum Tragen gekommen, meinte Gorbatschow. Dies sah er als Beweis dafür an, dass die Sowjetunion im Rahmen des bestehenden Einparteiensystems die notwendige Demokratisierung bewerkstelligen könne. Eine konstruktive Opposition im Sinne eines politischen Parteienpluralismus lehnte Gorbatschow jedoch ab. Für die KPdSU erklärte der Parteichef, sie beharre nicht darauf, unfehlbar zu sein, aber die Partei lädt alle ein, an der Entwicklung der neuen Politik teilzunehmen. Gorbatschow wandte sich abschließend gegen Umsturzgerüchte und gegen Befürchtungen, er wolle alle Macht in seinen Händen konzentrieren. Seine Begründung wörtlich, das ist mir wesensfremd. Ich bin der Politik der Perestroika ergeben. Ich akzeptiere keine andere Politik als Perestroika, Glasnost und Demokratisierung. Die Aufrufe chinesischer Funktionäre zu Vergeltungsmaßnahmen gegen die Anführer der jüngsten Studentenunruhen nannte Fitzwater widerwärtig. In Peking hatte sich heute Chinas Spitzenpolitiker Deng Xiaoping erstmals seit 3 Wochen wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. In einem Fernsehbeitrag rechtfertigte er das brutale Vorgehen der Armee gegen Studenten und Zivilisten und dankte den Truppen für den Einsatz gegen den so wörtlich konterrevolutionären Aufruhr. Zugleich kündigte er die Fortsetzung seiner ökonomischen Politik der offenen Tür an. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Berlins regierender Bürgermeister Momper will bei seinem Treffen mit Staats- und Parteichef Honecker in diesem Monat das Vorgehen der DDR gegen Bürgerrechtler zur Sprache bringen. Der Senat befürchte eine Eskalation gesellschaftlicher Konflikte, wenn die vom Reformprozess in der Sowjetunion geweckten Hoffnungen nicht auch in der DDR ernst genommen würden. In Moskau ging heute der Volksdeputiertenkongress zu Ende. Ein gerade auch wegen seines stellenweisen Mangels an Perfektion gelungenes Experiment in Demokratie. Geschichtlich gesehen geradezu atemberaubend, denn seit Kerenskis Zeiten haben die russischen Völker so etwas nicht erlebt. Elfi Siegel aus Moskau. Am Ende seiner Beratung hatte der Volkskongress der Sowjetunion doch noch seinen Skandal. Der Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow kritisierte, dass der Kongress seine Hauptaufgaben nicht erfüllt habe. Es sei ihm nicht gelungen, die Macht von der Partei auf den Kongress zu übertragen. Auf den Gebieten der Wirtschaft, Sozialpolitik und Ökologie habe es keine wirklichen Entscheidungen gegeben. Sacharows Auftritt vor den über 2000 Abgeordneten im Fernsehen direkt übertragen endete mit einem Skandal. Präsident Gorbatschow, der Sacharow ein Rederecht von 5 Minuten zugestanden hatte, Sacharow wünschte eine Viertelstunde, forderte die Technik mehrfach auf, dem Bürgerrechtler das Mikrofon abzuschalten. Es blieb aber angeschaltet. Sacharow jedoch redete unbeirrt weiter. Er kritisierte, dass der Volkskongress dem Präsidenten eine absolute persönliche Macht übertragen habe und warf Gorbatschow vor, er benutze den Kongress und den obersten Sowjet lediglich als Deckmantel, um seine und die Macht des Partei- und Staatsapparates durchzusetzen. Die Konzentration einer solchen Macht in der Hand nur eines Mannes sei äußerst gefährlich, sogar wenn dieser Mann der Initiator der Perestroika sei, erklärte Sacharow. Der Bürgerrechtler forderte dann den Kongress auf, eine außerordentliche Sitzung einzuberufen und ein Dekret über die Macht zu verabschieden, in dem etwa direkte Wahlen für alle wichtigen Posten, auch den des KGB-Chefs, gefordert wird. Sacharow drückte unter Tumulten im Saal seine Besorgnis über die Verschleppung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Nationalitätenpolitik aus und kritisierte den Volkskongress wegen seiner weichen Haltung zu den blutigen Ereignissen in China. Der Sowjetbotschafter aus Peking Beschäftigten müsse sofort abberufen werden. Sacharow verließ dann unter stehenden Ovationen vieler Abgeordneten das Rednerpult. Ein Abgeordneter erhob sich aber dann und warf Gorbatschow vor, er behandle die Deputierten ungleich. Weshalb lasse man zu, dass sich Sacharow von der Tribüne des Kongresses aus an das ganze Volk wende? Gorbatschow meinte zum Abschluss des Volkskongresses, Sacharow habe den Kongress und dessen Rolle im Lande erniedrigt. Den Volksdeputiertenkongress hatte er also hinter sich, die Nationalitätenkonflikte vor sich, Michail Gorbatschow, der KPdSU-Generalsekretär, und dazwischen hatte er seinen Staatsbesuch in der Bundesrepublik. In 3 Tagen, wie gesagt, ist es soweit. Um seine Publicity in der Bundesrepublik braucht er nicht besorgt zu sein, vielmehr sind seine Emissäre unterwegs, um nicht Enttäuschungen aufgrund überhöhter Erwartungen entstehen zu lassen. Ihre Botschaft, was eigentlich in der hohen Politik selbstverständlich sein sollte, bleibt auf dem Teppich, Freunde, und lass die Tassen im Schrank. Peter Heinemann aus Bonn. Ebenso wie die Bundesregierung misst die Sowjetunion dem Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Michail Gorbatschow große Bedeutung bei, weil er nach Auffassung beider Seiten zu einer grundlegenden Neuordnung der deutsch-sowjetischen Beziehungen führen soll. Gleichwohl wurde die von der Bundesregierung gehegte Hoffnung, Generalsekretär Gorbatschow werde bei seiner 4-tägigen Visite in der Bundesrepublik eine erste Antwort Moskaus auf die jüngsten Abrüstungsvorschläge der NATO geben, von sowjetischer Seite gedämpft. Gennadi Gerasimov, Leiter der Hauptabteilung Information beim Außenministerium der UdSSR, erklärte in diesem Zusammenhang, Moskau habe seine Abrüstungsvorstellungen klargestellt. Es liege für die sowjetische Regierung kein Grund vor, auf Vorschläge zu antworten, die innerhalb der NATO noch von einer hochkarätigen Expertengruppe bearbeitet würden und deren letztendliche Fassung noch nicht feststehe, also noch gar nicht überreicht worden seien. Aber wir lassen uns überraschen, fügte Gerasimov hinzu. Der sowjetische Deutschland-Experte und Berater bei der internationalen Abteilung des ZK der KPdSU, Nikolai Portugalow, der mit Gerasimov und anderen Vertretern zu der Bonner Pressekonferenz gekommen war, bezeichnete die zur Verabschiedung in Bonn anstehende gemeinsame Erklärung als ein hervorragendes Dokument für die deutsch-sowjetischen Beziehungen. Weiter Portugalow. Was wird ein neues Kapitel, die große Eisschmelze, wie das nun mal heißt, nach dieser Visite im bundesdeutsch-sowjetischen Verhältnis geben. Und da sehe ich auch eine ganz neue Qualität, nämlich einen dicken Strich unter der Vergangenheit zu machen und unser bilaterales Verhältnis in einer ganz neuen Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens durch nichts verfinstert, durch nichts betrübt. Und konkreten Ausdruck dieses Vertrauens wird es wohl sein, dass wir von vornherein bereit sind, die speziellen bundesdeutschen Belange im so sensiblen, hochsensiblen Bereich wie die Sicherheit nicht Rechnung zu tragen. Nikolai Portugalow, dann angesprochen auf die Berliner Mauer, meinte dazu, kommt Zeit, kommt Rat, auch die große chinesische Mauer sei längst keine Grenze mehr. Auf die Frage, warum es Schwierigkeiten gebe bei der Einbeziehung West-Berlins in die zwischen Bonn und Moskau ausgehandelten und zur Unterschrift anstehenden Verträge und warum West-Berlin nicht in das neue Denken der sowjetischen Führung einbezogen werde, wurde erklärt, West-Berlin habe mit Glasnost nichts zu tun, West-Berlin habe einen Status quo und dieser werde durch das 4-Mächte-Abkommen geregelt. Die sowjetische Regierung habe nicht die Absicht, dieses Abkommen aufzukündigen. Einiges freilich gewinnt schon konkretere Konturen, so nahm Bundesfamilienministerin Ursula Lehr heute zu einem deutsch-sowjetischen Jugendaustausch Stellung. Ode Flögel hat ihre Pressekonferenz verfolgt. Perestroika, die Umgestaltung, ist nicht nur die Schlagzeile der sowjetischen Jugendausstellung, die heute Abend im Bonner Gustav-Stresemann-Institut eröffnet wurde. Dieser Begriff zog sich auch als die große Hoffnung durch die Begrüßungsreden der sowjetischen Gäste. Der Leiter der sowjetischen Delegation, Josif Orjonikidze, Sekretär im Zentralkomitee des sowjetischen Jugendverbandes Komsomol, in dem 36 Millionen Jugendliche organisiert sind, betonte, dass es zur Perestroika keine Alternative gebe und dass das russische Volk und besonders die Jugend den Kurs der Demokratisierung voll unterstützten. Tage vor dem Besuch des sowjetischen Generalsekretärs Gorbatschow in der Bundesrepublik ging Bundesaußenminister Genscher auf Stippvisite. Ziel war, für einen Tag Ungarn das reformfreudigste Land in Osteuropa. Den Anlass bot, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung als erste übrigens in Budapest eine Dépendance eröffnete, eine gute Gelegenheit für Genscher, nicht nur in einer programmatischen Rede seine Vision von einem Europa ohne Trennung und ohne eisernen Vorhang zu entwerfen, sondern auch mit der ungarischen Führungsspitze eine Tour de Rüssung zu unternehmen. Die Gesprächspartner waren hochrangig, Ministerpräsident Nemeth, Staatsminister Poschkai und KP-Chef Gross zählten dazu. Von Genscher, wie auch vom Vorsitzenden der Naumann-Stiftung Mischnick, konnten sie bei ihrem Reformkurs Rückenstärkung erwarten. Wir haben gewürdigt, dass Ungarn nicht nur den Weg der ökonomischen Reformen beschritten, sondern auch gesellschaftliche und politische Reformen eingeleitet hat, formulierte Genscher am Abend vor der Presse in Budapest und merkte an, damit verbessere die ungarische Führung nicht nur die Lage im eigenen Land, sondern auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Ost und West. Der Bundesaußenminister erinnerte daran, dass der Reformprozess nur erfolgreich sein könne, wenn die ökonomischen Schwierigkeiten überwunden werden. Die Bundesrepublik habe sich daher immer um eine enge Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich bemüht und innerhalb der Europäischen Gemeinschaft für den ungarischen Standpunkt geworben, fügte der FDP-Politiker hinzu. Wir sind willens, den Reformprozess zu unterstützen, aber wir sind Realisten genug, um zu wissen, dass die Bundesrepublik nicht allein die notwendigen Leistungen erbringen kann, sagte Genscher. Er dürfte in Budapest zu hören bekommen haben, dass sehr bald mit Parlamentswahlen zu rechnen ist, dass die Ungarn aus den Vorgängen in Polen gelernt haben und daraus Konsequenzen zu ziehen gewillt sind, dürfte sich von selbst verstehen. Ohne dies ist die Opposition in Ungarn nicht mit der polnischen Solidarität zu vergleichen. Wer bei ihr letztlich die Oberhand gewinnen kann, ist derzeit ganz und gar unübersichtlich. Wie entschlossen die Ungarn sind, mit der Vergangenheit abzurechnen und den Kurs neu abzustecken, lässt sich auch an Meldungen ablesen, die heute in Budapest die Runde machten. Danach hat der ungarische Generalstaatsanwalt beim obersten Gericht die Revision des Verfahrens gegen Imre Nagy beantragt. Am früheren Ministerpräsidenten, nach dem Volksaufstand hingerichtet, soll offenbar kein Makel bleiben. Unterdessen haben die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel einen Beschluss gefasst, der eine richtige Entscheidung und ein falsches Signal zugleich sein kann. Richtig, weil man in der Steigerung der Verteidigungshaushalte bisher sehr lässlich vorging, ungeachtet aller markigen Verabredungen. Falsch, weil bei den gegenwärtigen Abrüstungsinitiativen und der Vorreiterrolle des Ostens Verteidigungssteigerungsraten keine Konjunktur haben. Aus Brüssel, Walter Hahn. Eine Verteidigungsplanungskonferenz ganz im Zeichen des NATO-Gipfels der vergangenen Woche, Herr Minister Stoltenberg. Konnten Sie bei diesen Beratungen bereits erste konkrete Schritte in die Richtung der Bush-Initiative bei den Wiener konventionellen Verhandlungen zumindest einleiten? Auf der Grundlage der von den Staats- und Regierungschefs gebilligten Erweiterung der Vorschläge für Wien, Initiative des amerikanischen Präsidenten, wird jetzt in einer hochrangigen Arbeitsgruppe intensiv diskutiert mit dem Ziel, dass die Ausformulierung dieser Vorschläge im Einzelnen bis Anfang September in Wien zur Diskussion gestellt werden kann. Ich glaube, dass wir das erreichen. Was die Inhalte angeht, zum Beispiel die Aufschlüsselung der Erweiterung, die Präsident Bush ins Spiel gebracht hat, Truppenverminderung bis 275.000 Mann auf amerikanischer und sowjetischer Seite, Einbeziehung von Flugzeugen und Hubschraubern in die erste Phase der Verhandlungen. Wie ist die Reaktion im Kreise der militärischen Berater darauf gewesen? Ich sehe also keine Einwände der verantwortlichen Militärs. Allerdings müssen wir jetzt sorgfältig Schritt für Schritt vorangehen. Wir müssen, auch wenn das große und wichtige Ziel weitgehender Abrüstung erreicht wird, weiterhin die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses sicherstellen. Dabei besteht unter allen. Ein sozialistisches Land, die Sowjetunion, geht beide Wege. Öffnung nach außen und nach innen. Dafür steht ein Mann, Michail Gorbatschow, der nächste Woche in die Bundesrepublik kommt. Der Kreml-Chef will für sein Land die zweite Revolution, eine sozialistische Demokratisierung. Mit Umgestaltung, Perestroika und Offenheit, Glasnost, will er die Sowjetunion erneuern. Die Weichen hat er gestellt. In die Praxis wurde gestartet, mit ihm als ausschließlichen Steuermann. Sand im Getriebe hat er kalkuliert. hören Sie das Gespräch von Ansgar Skriver mit dem Deutschland-Experten der KBDSU, Portugalow. Herr Portugalow, Bundespräsident von Weizsäcker hat in seiner Rede zum 40. Jahrestag des Grundgesetzes gesagt, in Ihrem Lande, der Sowjetunion, sei jetzt wörtlich ein atemberaubender Prozess in Gang. Seit März 1985, also seit gut 4 Jahren, ist Michail Gorbatschow der wichtigste Politiker in der Sowjetunion. Perestroika und Glasnost sind russische Wörter, die in der ganzen Welt bekannt geworden sind. Man spricht von neuem Denken. Mit was für einer Union der sozialistischen Sowjetrepubliken haben wir es heute zu tun? Herr Skriver, wir haben mit einer grundsätzlich neuen, nicht, Sowjetunion zu tun, nicht? Und was auch käme, das wird vielleicht nicht meine Hauptaussage, nicht, zu Ihrer Frage sein. Es gibt kein Zurück mehr, es gibt keine alte Qualität mehr, nicht? Wie sich das entwickeln wird, nicht? Das wollen wir mal der Geschichte überlassen, nicht? Aber ein Zurück gibt's nicht mehr. Aber was sind die wesentlichen Punkte, von denen sich die Sowjetunion in den letzten Jahren abgewandt hat? Ich kann das nur abgewandt, wollte wissen, nicht? Na, vom Kommando Wirtschaft, Verwaltung und Verteilung statt Marktwirtschaft, nicht? Wobei, sei es kurz bemerkt, dass wir durchaus für möglich halten, nicht? Nicht nur soziale, sondern eine sozialistische Marktwirtschaft grundsätzlich aus der Taufe zu heben, nicht? Das braucht seine Zeit, um es mal gelinde zu sagen, aber wir sind dabei. Erstens. Zweitens, nicht? Ein sozialistischer Rechtsstaat, nicht? Der seinen Modellen hier im Westen, nicht, bei der entwickelten bürgerlichen Demokratie, im Nichts nachsteht, was die Menschenrechte anbetrifft, Freiheit der Meinungsäußerung, Freiheit der Demonstration und die sonstigen bürgerlichen Freiheiten. Und die Gesetze dazu sind in Arbeit, zum Teil ergangen? Zum Teil sind sie in Arbeit, zum Teil sind sie in Vorbereitung, zum Teil sind sie in einer Neubearbeitung, nicht? Wissen Sie, die großen revolutionären Epochen, und es handelt sich sehr wohl um eine Revolution, die zwar im Tempo und nach Gesetzen der Evolution abläuft, nicht? So dialektisch ist sie auch ganz unblutig ist. Das sowieso, das brauche ich wirklich zu unterstreichen, nicht? Weiß Gott, nicht? In unserem Land wie anderswo, nicht? Ist viel Blut geflossen, nicht? Ist viel Blut geflossen. Und unsere größte Sorge gilt, nicht? Die fürchterlichen Vorgänge der Vergangenheit, nicht? Auf keinen Fall wiederholen zu lassen, nicht? Unter, in welcher Inkarnation auch immer, deswegen, als die Hitzköpfe, nicht? Sagen wir es mal milde, nicht? Oder die Extremlinken, nicht? Es schnell, noch schneller und am schnellsten fordern, nicht? Und dazu auffordern, dass doch das mit dem Werden Rechtsstaat doch nicht so genau zu nehmen, wenn es grosso modo über die Gegner, um die Gegner der Perestroika geht, dann sagt unser Generalsekretär, und diese Worte, nicht, diese seine Aussage wird von allen politisch denkenden Perestroika-Anhänger akzeptiert, nee, wir haben weiß Gott genug durchgegriffen, nicht? Jetzt wollen wir von Anfang an mit rechtsstaatlichen Methoden arbeiten, obschon das manchmal ziemlich schwierig ist. Auch dieser Rechtsstaat ist noch in Arbeit, vieles verändert sich. Und die Institutionen werden auch verändert. Da wüsste ich einmal gerne aus Ihrer eigenen Erfahrung, wie kommen denn heute wichtige außenpolitische Entscheidungen zustande? Wie werden sie zwischen dem Zentralkomitee der Partei und dem Außenministerium abgestimmt? Wie sind die Beziehungen, die Zusammenarbeit zum Außenministerium? Was ist mit dem neuen Auswärtigen Ausschuss im obersten Sowjet? Gibt es da ganz neue Beziehungen innerhalb der Institutionen? Sie möchten aber ganz tiefe Einblicke haben in unsere Strukturen, Herr Skriver, was ich für okay, für in Ordnung halte. Ne? Nur, wissen Sie, solche feste Formen, nicht? In einem werden Rechtsstaat mit sozialistischem Parlamentarismus, der gerade diese Tage, nicht, aus der Taufe gehoben ist, nicht, das kann man im Moment noch nicht als endgültig strukturiert betrachten. Ist nicht der Fall. Vor allen Dingen, nicht, betrachten wir den neuen obersten Sowjet, der jetzt gerade diese Tage, nicht, aus gebildet wird. Ja, gebildet wird, und zwar beschickt aus den Deputierten des Kongresses der Volksabgeordneten. Nicht? dass dieses ständig arbeitende Parlament, nicht, was für uns nicht völlig ein völliges Novum ist, nicht, eine außenpolitische Kommission, außenpolitischer Ausschuss, wie man es auch nennt, kommt auf dasselbe hinaus, nicht haben wird, ist vollkommen klar. Außenpolitischen Ausschuss, nicht, hatte man auch im obersten Sowjet alter Prägung gehabt, nicht? Nur, wie Sie wissen, war im alten obersten Sowjet alles mehr oder weniger abgestempelt, nicht? Was früher, das heißt vorhin, nicht, programmiert und beschlossen worden war. Also die Richtlinien kamen von der Partei. Ja, Richtlinien kommen auch hier von der Partei, gewissermaßen. Nur, das wird dann geprüft, Prüfung unterzogen, abgesegnet vom obersten Sowjet, nicht? Und zwar nach einer reiflicher und freier Diskussion, wie das in den parlamentarischen Rahmen nun mal gehört und unumgänglich ist. Es steht auf anderem Blatt, nicht? Von heute auf morgen, nicht? Ist das nicht zu schaffen. Wir lernen im Gehen sozusagen, in Entwicklung. Ne? Das geht so, auch wenn man Gesetze und Strukturen und Prozeduren ausarbeitet, ne? Es wird wohl eine gewisse Zeit brauchen, bis sich das Ganze einspielt. Und wer arbeitet die aus? Na, vor allen Dingen der oberste Sowjet selbst. Ne? Ja. Sie haben doch miterlebt diese Tage, wie lebendig es dort schon bei der konstituierenden Sitzung ist. Also der wird ist, neue Kompetenzen bekommen. Und kann man absehen, dass zum Beispiel im Vergleich zu bisher etwa das Zentralkomitee sich nicht mehr so sehr in die Details einmischen wird, sondern mehr die großen Linien? Ich würde, da gibt es im Deutschen nicht, zwar in anderer rechtlichen Beziehung, staatsrechtlich, ein sehr ausdrucksstarker und klarer Begriff, Richtlinienkompetenz. Die regierende Partei wird dieselbe, also die Richtlinienkompetenz, immer behalten, nicht? Aber das ist nicht das letzte Wort. Ist nicht das letzte Wort. Das muss, wie das in einer parlamentarischen Demokratie, und wir sind auf dem Wege zur sozialistischen parlamentarischen Demokratie, in Klammer sei gesagt, es war noch nirgends festgestellt und bewiesen worden, dass das bürgerliche Parlamentarismus einzig denkbare und mögliche Form des Parlamentarismus schlechthin ist, nicht? Wir wollen, nicht, unsere Werten, nicht, und unsere Prioritäten nicht fallen lassen, aber zu einem Rechtsstaat, zu einem parlamentarischen Staat, nicht? Außerdem, wir haben da keine technischen und politischen, in politischen, parlamentarischen Erfahrungen. Wenn unsere neu gewählten Abgeordneten, nicht, ein Einblick in den westlichen Parlamentarismus mal erhalten, nicht? Dann nehmen wir als naheliegendes Beispiel, wie das hier abgewickelt wird, nicht? Wir haben die Blastform. Nein, die vielen Assistenten, wissenschaftlichen Gehilfen, nicht? Die vielen Angestellten der Fraktion, davon können wir erstmals nur noch träumen, nicht? Aber in dieser Richtung denkt man, in dieser Richtung agiert man. Sie müssen also versuchen, gegenüber den vorhandenen etablierten Institutionen wie Zentralkomitee überhaupt erstmal selber Kompetenzen zu erarbeiten und zu gewinnen. Auch in der Sache. Ja, die Formulierung scheint mir, erlauben Sie mir das kurz anzubringen, ne, nicht ganz gelungen zu sein. Etabliert nicht ist mir in dieser Beziehung, na sagen wir, zu antiautoritär. Ne? Etablierte Institutionen, wertfrei gemeint, also vorhandene. Ne? Und da wir bis auf Weiteres, wir in der Kommunistischen Partei nun mal regierende Partei ist und durch die Parteimitglieder, ne, eben wie das auch hier der Fall ist, nur hier ist es Mehrparteiensystem. Wir haben ein solches nun mal nicht. Ne, wird die Richtlinienkompetenz der Partei nicht ins Leben umgesetzt. Herr Podoralov, ich habe noch im Ohr, wie Sie bei einer Diskussion gesagt haben, mit dem Moskauer Vertrag 1970 zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland sei ein Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen worden. Ja. Dass der Moskauer Vertrag erstmal, nicht, nach einer richtigen Eiszeit in bundesdeutsch-sowjetischen Beziehungen, nicht, eine Grundlage also zur Normalisierung konstruktiver Weiterentwicklung dieser Beziehung gegeben hat, nicht, ist ohne Zweifel, nicht, eine eherne Tatsache der Nachkriegsgeschichte. Damit haben unsere bilateralen Beziehungen erst einmal begonnen, richtig begonnen und sich weiterentwickelt, nicht? Hingegen, und wahrscheinlich, das wollte ich zum Ausdruck bringen, ob es es mir gelungen ist oder nicht, ist eh nicht ganz, und ich wiederhole es gerne, nicht? Die politische Philosophie, die tiefschürfende Philosophie des Moskauer Vertrages, nicht? War durch welche Umstände auch immer, sagen wir mal durch Wiederauflagen von dem Kalten Krieg, wird man nicht sagen dürfen, Rezidiv, sagen wir, Rezidiv des Kalten Krieges, nicht? Kam nicht zum Durchbruch und lag brach lange Zeit. Na, sagen wir so den Umstand, dass man die politische Entspannung nicht durch eine militärische Entspannung nicht komplettieren konnte damals, das war misslungen, nicht? Diese politische Philosophie war nicht zum Durchbruch gekommen. Und der Kern der Sache dieser Philosophie besteht nach meinem Dafürhalten darin, jetzt kommen wir direkt zum Zitat, dass wir einen dicken Schlussstrich unter der Vergangenheit ziehen wollen. Und auf der bestehenden Grundlage des Vertrages, nicht, etwas völlig Neues in unserem bilateralen Verhältnis, nicht, entwickeln wollen, nicht. Das wird bildhaft von den Kollegen hier, und den Ausdruck haben wir gerne übernommen, als Eisschmelze, nicht, zunächst einmal Eisgang und dann die große Eisschmelze in Juno zu Bonn, nicht, wenn der Generalsekretär hier die Gegenvisite macht, und die beiden Visiten, wie Sie wissen, sowas vereinbart, betrachtet man als eine politische Einheit. Zurzeit der Mangel an Konsumgütern und Nahrungsmitteln. Solche Schwächen werden der neuen Politik und vor allem ihrem Protagonisten Gorbatschow angelastet. Er ist sich dessen bewusst und konnte von daher mit ironischer Drohgebärde auf der Tagung des Volkskongresses verkünden: Ich versichere Sie, ich weiß, was im letzten Bus gesagt wird. Und dann nannte er als Beispiel Veteranen, die einen Bus mit einem Brezhnev und einem Gorbatschow-Foto geschmückt hatten. Brezhnev trug Orden, Gorbatschow dagegen Talons, also Lebensmittelmarken, die nun auch in der sowjetischen Hauptstadt ausgegeben werden müssen. Wie aber reagiert Gorbatschow selbst auf eine Welle der Enttäuschung und Empörung über solche Mängelerscheinungen? Auch hier hatte er sich der Öffentlichkeit gestellt, zum Beispiel in Krasnojarsk in Sibirien. Es gibt nichts, klagt die Bevölkerung. Nicht einmal waschen kann man sich, es gibt kein Wasser für uns. Und überall muss man Schlange stehen, für ein bisschen Wurst, Fleisch, 2 Stunden und mehr müssen wir warten. So die empörten Stimmen. Und zuweilen gibt es nicht einmal mehr Kohlköpfe. In dieser aufgeheizten Situation greift Gorbatschow ein. Ich verstehe Ihre Stimmung, sagt er. Und ich weiß, worum es geht. Dutzende von Milliarden Rubel investieren wir hier. Doch als wir genau überprüft haben, was damit passiert ist, da hat sich Folgendes herausgestellt. Der Anteil des Geldes, der hier für Sozialleistungen, Wohnungen, Schulen, Kindergärten ausgegeben wurde, liegt niedriger als in anderen Gebieten. Und das ausgerechnet in Sibirien, wo man immer noch an der Erschließung des Landes arbeitet. Die teilweise heftigen Vorwürfe ließ Gorbatschow vor laufenden Kameras über sich ergehen, um wenigstens ein Ventil für die Empörung zu schaffen. Dies alles ändert die Lage nicht schlagartig, zeugt aber davon, dass auch im Negativbereich der jüngsten Entwicklung Gorbatschow sich keine Tabus leisten will und vor allen Dingen nicht leisten darf. Denn er weiß, dass der Perestroika nur wenig Zeit bleibt. Die politischen und wirtschaftlichen Reformen können nicht schnell genug erfolgen, um die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte einzudämmen, geschweige denn, sie wieder gut zu machen. Dieser Zeitdruck muss auf Gorbatschow belastend wirken, auch wenn seine politische Psychologie davon lebt, dass er in selbstbewusster Gelassenheit eine historische Mission anpackt, deren Ergebnisse genauso unberechenbar sind wie der Verlauf von Geschichte überhaupt. Die Bereitschaft zu diesem Risiko demonstrierte Gorbatschow am eindrucksvollsten vor dem Kongress der Volksdeputierten. Noch nie hat sich ein Parteichef öffentlich der kritischen Personaldebatte um seine eigene Person ausgesetzt. Noch nie musste ein Kandidat für das höchste Staatsamt seine Kandidatur öffentlich begründen. Diesen Weg hat jetzt Gorbatschow akzeptiert, um den Umbruch im politischen Stil zu einem Aufbruch zu neuen politischen Inhalten werden zu lassen.